Pakpongzu, Vorsitzender des Kabinetts der DVRK, informierte sich vor Ort über die Arbeiten in verschiedenen Bereichen im Bezirk Nordpyongan. Beim Rundgang durch das Vereinigte Maschinenwerk Ragon, die Chemiefabrik Ponghua und den Kosmetikbetrieb Sinizu machte er sich mit den Produktionsständen und den technischen Ausstattungen vertraut und ermutigte die Arbeiter, die alle Kräfte auf die Erfüllung des strategischen 5-Jahre-Plans für die staatliche Wirtschaftsentwicklung konzentrieren. Und er informierte sich über den Ackerbau und die Einführung der organischen Ackerbaumethode mit UFO-Schnecken im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Sinam im Kreis Yongcheon und im GLB Gyeongbuk im Kreis Yumzu und betonte dabei, dass man auf einer wissenschaftlichen Grundlage Ackerbau treiben soll. Bei den Beratungen der zuständigen Mitarbeiter in den betreffenden Einheiten wurden die Maßnahmen zur Steigerung der Produktion und zur Verbesserung der Landnutzungstragfähigkeit ergriffen.